scheint es nicht zu passen, wenn da jemand mit dem Zaunfall winkt. Doch versteht ihr nicht zu spaßen, habt so manches euch gedacht. Das geht wohl über alle Maßen, wenn da jemand solche Musik macht. Wir sind eine kriminelle Vereinigung, weil man wahre Worte spricht. Und immer wieder gibt es die Bescheinigung, Meinungsfreiheit gibt's hier nicht. Ihr holt euch die Befehle, immer schön aus Israel. Mit dem Messer an der Kehle, sonst gibt es was aufs Fell. Was ihr auch immer schwafelt, ihr bleibt ein Scheißverein. Und die größte kriminelle Vereinigung seid ihr selber ganz allein. Ihr seid eine kriminelle Vereinigung und ihr scheißt auf Gesetz und Recht. Ihr meint die Tyrannei und die Peinigung, wenn ihr von der Freiheit sprecht. Wir werden weiter spielen, euch gehört nicht diese Welt. Unsere Lieder, all die vielen, singen wir wie sonst gefällt. Wir sind eine vereinte Kriminellung und fühlen uns dabei gar nicht mal schlecht. Für unsere Texte gibt's hier liebe Bewegung. Die verbieten uns fast jedes Gedicht. Schön wär hier mal eine richtige Reinigung. Auf zum letzten Gefecht. Doch dann fordern sie bestimmt unsere Steinigung. Beim Wort Einheit wird diesen Leuten schlecht. Wir sind eine vereinte Kriminellung, weil man wahre Worte spricht. Und immer wieder gibt es die Bescheinigung, Meinungsfreiheit gibt's hier nicht. Ja, wir sind der vereinte Kriminellung, weil man wahre Worte spricht. Und immer wieder gibt es die Bescheinigung, Meinungsfreiheit gibt's hier nicht. La. Grauenvoll. Grauenvoll.